Ja, ich möchte euch recht herzlich begrüßen bei einer Einführung zur Kritik des Anti-Amerikanismus, von Rav Shalom Sachsen organisiert im Rahmen des Rav Shalom Bundestages. Der Referent heute ist Sebastian Vogt, der ist regelmäßig Referent zu verschiedenen Themen zu Amerika, promoviert gerade, und den Rest wird euch dann, glaube ich, selber vorstellen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass so viele Leute gekommen sind. Ich werde ein bisschen persönlich einsteigen, nicht weil es mir darum geht, zu sagen, dass meine persönliche Geschichte so interessant ist, aber vielleicht kann man da politisch irgendwas ablesen, weil es erst seit ziemlich genau 10 Jahren eine Beschäftigung mit Anti-Amerikanismus in der Linken gibt. Also ein Bewusstsein dafür, dass eine Feindschaft gegen Amerika, ein Ressentiment gegen Amerika ein Problem ist, und das steht natürlich im Zusammenhang mit dem Anschlag in New York am 11. September. Ich habe damals, das war so Beginn meiner Studienzeit, wo ich in der radikalen Linken, damals in Freiburg, aktiv war, und die Reaktion auf den Anschlag in New York von Freunden von mir war ein Abgefeier. Also es haben damals politische Genossen, wie ich damals noch gesagt habe, eine Sektflasche aufgemacht, weil das Herz der Bestie getroffen wurde, und es wurde mit klassisch antiimperialistischen Erklärungsmustern dieser Anschlag in New York abgefeiert. Und das war für mich so eine Verwunderung oder ein Unverständnis, diese Reaktion. Also so nicht einschätzen können, was passiert da. Es war so, man hat gemerkt, irgendwie weltpolitisch ist was geschehen, das wird Auswirkungen haben, die zu dem Zeitpunkt gar nicht absehbar waren, aber dann Afghanistan-Krieg und so weiter. Aber es war klar, irgendwas ist geschehen und es ist was Schlimmes geschehen, und irgendwie politische Freunde machen eine Sektflasche auf und feiern, dass das jetzt das Herz der imperialistischen Bestie getroffen hat. Und das war für mich dann so ein Einstieg, mich mit zum einen der Geschichte Amerikas auseinanderzusetzen, zu versuchen zu verstehen, wie die amerikanische Gesellschaft auch funktioniert. Da werde ich nachher auch ein bisschen drauf eingehen, weil es da grundlegend andere Elemente gibt als in vielen europäischen Gesellschaften, was mit der Gründungsgeschichte zu tun hat. Und es war aber vor allem auch eine Motivation zu verstehen, wo dieses Ressentiment gegen Amerika herkommt. Und zwar nicht eine politische Kritik, also das ist eine ziemlich schwierige Unterscheidung, die zu treffen ist zwischen einer politisch motivierten Kritik an dem außenpolitischen Agieren Amerikas und einem antiamerikanischen Ressentiment, was eben zu unterscheiden ist von einer politisch motivierten Kritik. Interessant ist, wenn man zu dem Thema redet, dass man immer wieder, also es kommt ein bisschen auf den Kontext drauf an, aber gerade im Linkspartei-Kontext habe ich in Berlin genau zu dem Thema schon mal referiert, wo ich mit Viktor Grossmann, heißt er glaube ich, einem Vertreter der kommunistischen Plattform, auf dem Podium saß, was eine sehr interessante Erfahrung war, weil es dann in der Diskussion vom Publikum aus wurde ich ständig gedrängt, irgendwie alle amerikanischen Militärstützpunkte weltweit zu rechtfertigen und wie ich jetzt zum Irakkrieg und zu allem stehe. Und wo man merkt, dass es ganz schwer ist, über das Thema unemotional zu diskutieren, weil total viel dranhängt. Also so an dem Feindbild Amerika lässt sich, denke ich, ziemlich viel noch aufzeigen. Ich werde einsteigen mit einer Reaktion von Nazis, also speziell von Jürgen Gansel, dem NPD-Landtagsabgeordneten, auf die Wahl Obamas, und werde dann aber erstmal auf den linken Antiamerikanismus eingehen, weil es da ganz starke Schnittmengen gibt. Also da trifft sich, wie auch in der Feindschaft gegen Israel, eine rechtsextreme Position mit einer radikal-linken Position. Für die radikal-linke Position steht unter anderem dieses Buch, was ich auch gleich mal rumgehen werde, Ami Go Home, 12 gute Gründe für einen Anti-Amerikanismus, geschrieben von dem allseits geschätzten Stalinisten Werner Pürker, der in der jungen Welt heutzutage die Lanze für Gaddafi bricht und für andere arabische Despoten, und Wilhelm Langthaler von der antiimperialistischen Koordination in Wien. Das ist die Gruppe, die Kampagne 10 Euro für den irakischen Widerstand ins Leben gerufen hat. Und mit irakischem Widerstand meinen sie diejenigen, die Bomben auf Marktplätzen legen, um gegen die amerikanische Besatzung vorzugehen. Wenn man sich dann so ein Buch anschaut und dann eine rechtsextreme Kritik an Amerika, dann nimmt sich das nicht allzu viel. Ich werde das mal rumgeben. Das ist so ein Ausdruck eines weit verbreiteten linken Amerika-Feindschaft. Der NPD-Landtagsabgeordnete Jürgen Gansel hat aber, nachdem Obama zum Präsidenten gewählt wurde, einen Text verfasst, den nannte er Afrika erobert das Weiße Haus. Und darin beklagt er die amerikanische Allianz von, Zitat, Juden und Negern, die im Schmelztiegel Amerika allgegenwärtig sei und den, Zitat, Homo Multiculturalis in Gestalt von Barack Obama hervorgebracht habe. Auch der republikanische Präsidentschaftskandidat damals, John McCain, kam überhaupt nicht gut weg, denn der würde nur den wirtschaftlichen Individualismus propagieren und sei weltweit für eine Verbreitung amerikanischer Werte. Demgegenüber stellt Gansel, und das ist eine sehr verbreitete Position, den Wunsch, dass Amerika sich aus den weltweiten Belangen raushält, also den Wunsch nach einem Isolationismus, dazu führe, dass wieder, Zitat, die Völker der Welt aufatmen könnten, also wenn Amerika sich endlich raushält aus den weltweiten Belangen. Und das ist auch, nur als Nebenbemerkung, eine klassische Auseinandersetzung in der amerikanischen Außenpolitik. Da gibt es im Großen und Ganzen zwei Lager, die einen, die eher interventionistisch sind und auch sowas wie amerikanische Ideale hochhalten, die weltweit zu verbreiten seien, und eine stark isolationistische Strömung, die sich auch in Amerika sowohl auf der extremen Rechten wie auf der radikalen Linken finden lässt. Diese Sicht von Gansel, also dieser Ausdruck einer extremen Feindschaft gegen Amerika, hat in Europa eine jahrhundertlange Tradition und verweist auch auf historisch tiefer angelegte Schichten eines antiamerikanischen Ressentiments. Was bei Gansel zum Ausdruck kommt, ist die Klage über die Kulturlosigkeit Amerikas. Da wird dann immer, Amerika ist kulturlos, im Gegensatz zu Europa oder vor allem Deutschland, das eine hochstehende Kultur habe. Der Materialismus sei allgegenwärtig in Amerika und es gebe eine fehlende Bindung an die staatliche Gemeinschaft, stattdessen eine Betonung der individuellen Werte. Und gerade in der Linken findet sich vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg, und da werde ich auch noch drauf eingehen, also das war auch eines meiner Interessensfelder, zu schauen, wie sich so ein linkes Verhältnis zu Amerika oder ein linkes Bild von Amerika historisch entwickelt hat, was nämlich keineswegs so eindeutig ist, wie man heutzutage annehmen könnte. Links ist im Großen und Ganzen immer noch gegen Amerika zu sein. Und vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg gab es den Vorwurf, dass Amerika eben eine durch und durch kriegerische Nation sei. Dann kommt der Vietnamkrieg, dann kommen die Militärinterventionen in Lateinamerika. Amerika zwinge der gesamten Welt seinen eigenen Lebensstil auf und nehme eben keine Rücksicht auf kulturelle oder religiöse Eigenheiten. Das hat ganz viel mit der Ideologie des Antiimperialismus zu tun, die sich in Teilen der Linken noch findet, die zum Teil diskreditiert ist, aber immer noch stark präsent ist, gerade was so eine Einschätzung außenpolitischer Entwicklungen angeht, wobei ziemlich komplexe geopolitische Verhältnisse unter den Tisch fallen und stattdessen die Welt eben vereinfacht in Gut und Böse, also manichäisch, es gibt irgendwie die guten Unterdrückten, und als Linke fühlt man sich moralisch erhaben und schlägt sich immer auf die Seite der Unterdrückten und der Schwachen gegen die Starken. Und Amerika symbolisiert als das führende kapitalistische Land oder so als Ausdruck des Westens eben die Seite der Starken. Lange Zeit wurde vor allem im Kalten Krieg das Ganze mit der kommunistischen, also die außenpolitische Lage mit der sogenannten Zwei-Lager-Theorie begriffen. Also es gibt zum einen das sozialistische Lager und dann gibt es den Westen und dann gab es noch die Dritte Welt, die so eine komische Zwischenstellung hat. Und da gibt es auch, wenn man sich so die DDR-Literatur zu Amerika anschaut, stößt man so auf wunderbare Sachen, die werde ich auch gleich mal rumgeben. Hier so ein Buch von, ich glaube, 52 ist das, aus dem Dietz Verlag, Die Monopole der USA, ist auch schon super aufgemacht, wo es um die Finanzgewalt, also da geht es dann um die Kapitalisten, die im Hintergrund die Fäden ziehen und das weltweite Geschehen bestimmen. Und dann gibt es hier noch sowas wie der englisch-amerikanische Kampf und das Erdöl nach dem Zweiten Weltkrieg. Also wo immer klar ist, in den USA geht es nur ums Öl, es sind nur die imperialistischen Interessen, die verfolgt werden. Diese antiimperialistische Ideologie gerät zunehmend ins Wanken, oder ich würde nicht nur sagen ins Wanken, sondern hat keinen Halt mehr in der Wirklichkeit, was sich gerade auch in der Reaktion des bereits erwähnten Werner Pürker auf die arabische Revolte jetzt zeigt, also wo er sich nicht nur hinstellt und Gaddafi verteidigt als ein Antiimperialist, sondern auch von einer verbreiteten anti-westlichen Gefühlslage der arabischen Bevölkerung schwafelt, was meines Erachtens überhaupt nicht zu halten ist, wenn irgendwelche Rebellen in Libyen jetzt gerade die französische Fahne hissen oder mit Amerika-Fahnen rumlaufen. Insofern ist diese angenommene anti-westliche Gefühlslage der arabischen Massen nur die eigene Gefühlslage anti-imperialistischer Linker. Aber es wird eben immer noch versucht, mit diesem anti-imperialistischen Kategoriensystem die Welt zu begreifen. Das Koordinatensystem ist aber vor allem nach dem 11. September und dann auch folgend dem Afghanistan-Krieg, dem Irak-Krieg und jetzt den aktuellen Entwicklungen in der arabischen Welt ziemlich zu Scherben, zu Bruch gegangen. Das heißt, die Linke ist gezwungen, gerade wenn sie ein Interesse hat, eine emanzipatorische Gesellschaftskritik zu reformulieren, die eigenen analytischen Instrumente und Kategorien kritisch zu reflektieren und gegebenenfalls zu verwerfen. Und das ist ja auch ein Anliegen, das der Bag Shalom immer hatte. Das bedeutet nicht, auf der anderen Seite alles richtig zu finden, was Amerika tut, oder nicht einzelne Politikformen zu kritisieren. Es bedeutet aber, sich der Problematik eines weit verbreiteten Anti-Amerikanismus bewusst zu sein und sich der notwendigen Auseinandersetzung damit nicht dadurch zu entziehen, dass die Thematisierung des Anti-Amerikanismus jede Kritik an Amerika tabuisieren wolle. Das ist so ein ständig wiederkehrendes Argument, was wahrscheinlich jeder von euch kennt, sei es in Bezug auf Amerika oder in Bezug auf Israel. Wenn man Antisemitismus oder Antizionismus kritisiert, hat man immer den Vorwurf, dass man jede Kritik an Israel mundtot machen wolle oder jede Kritik an Amerika mundtot machen wolle. Als ob nicht die Kritik an Amerika und die Kritik an Israel sehr weit verbreitet, wenn nicht sogar mehrheitsfähig sei. Worauf es mir ankommt, ist vielmehr auf eine analytische Unterscheidung zu treffen zwischen einer ressentiment geladenen Feindschaft gegen Amerika auf der einen und einer gerechtfertigten Kritik an amerikanischer Politik auf der anderen Seite zu treffen. Deswegen mache ich einen Vorschlag als Diskussionsgrundlage. Das ist immer ein Problem, wenn man versucht, sowas definitorisch zu fassen oder es in so einzelnen Punkten abzuhandeln, dass man meistens einer ziemlich komplexen Gemengelage nicht gerecht wird. Das ist aber jetzt mal ein Versuch, Kritik an Amerika von Anti-Amerikanismus zu zeigen. Und da greife ich auf die vielen von euch wahrscheinlich bekannten 3Ds zurück, die auch in Bezug auf eine Unterscheidung zwischen Israelfeindschaft und Antisemitismus häufiger angewandt werden, nämlich Kritik an Amerika ist antiamerikanisch erstens, wenn sie dämonisiert, das heißt, wenn Amerika mit Nazi-Deutschland in Verbindung gebracht wird oder sogar gleichgesetzt wird oder George W. Bush mit Hitler gleichgesetzt wird. Das gab es während der Proteste gegen den Irakkrieg zuhauf, also irgendwie Hitler mit Bush-Bärtchen oder Amerika als das neue Nazi-Deutschland. Kritik an Amerika ist außerdem anti-amerikanisch, wenn sie delegitimiert, das heißt, wenn sie die bloße Existenz Amerikas als Übel betrachtet oder Amerika als das inhärent Böse, als das Weltübel ansieht. Und wenn ihr euch so mit der Geschichte der Linken, sei es also in der DDR oder da mit dem Staat DDR oder mit der Linken in Westdeutschland auseinandersetzt, kommt ihr ganz häufig darauf, Amerika als das Weltübel, so als das Zentrum des Imperialismus. Das ist genau die Reaktion, die dann die ehemaligen Freunde von mir auf 9/11 auch hatten. Drittens, Kritik an Amerika ist antiamerikanisch, wenn sie Amerika mit doppelten Standards misst. Um das konkret zu machen, so richtig eine Kritik an den Folterungen durch amerikanische Soldaten, beispielsweise in Abu Ghraib oder anderen Gefängnissen nach dem Sturz des Hussein-Regimes im Irak ist, so heuchlerisch wird es doch, wenn man nicht über die Zustände in den Gefängnissen unter Saddam Hussein redet. Also sprich, die Mehrheit der Friedensbewegung hat sich ausgeschwiegen über die Folterkeller im Irak und der Baath-Diktatur. Außerdem besteht ein Widerspruch, wenn sich eine Linke über jeden amerikanischen Militäreinsatz mokiert, ganz egal zu welchem Zweck, sei es in Jugoslawien, sei es im Irak oder sonst wo, und zugleich zu den Massakern im Sudan beispielsweise nichts zu sagen hat, wo jahrelang Völkermord ablief mit nach UNO-Angaben 200.000 Toten und mehreren Millionen Vertriebenen, oder auch Linke nichts dazu zu sagen haben, dass russische Militärs in Tschetschenien seit über 10 Jahren alles andere als zimperlich vorgehen. Also die Frage ist, warum treibt es die Friedensbewegung und treibt es Teile der Linken immer auf die Straße, wenn Amerika irgendwas tut, und warum schweigt man zu vielen anderen Verbrechen? Es gibt dann, und das wäre auch vielleicht nachher nochmal was zu diskutieren, es gibt zwei Ebenen, also des Anti-Amerikanismus gibt zum einen diese ideologische Ebene, wo ich gleich noch genauer drauf eingehen werde, eine jahrhundertlange Feindschaft gegen Amerika, und zugleich gibt es eine Kritik an der aktuellen Außenpolitik, oder unter Bush war es nochmal anders, eben eine personifizierte Abneigung gegen Bush. Es gab dann, als Obama gewählt wurde, gab es ja große Hoffnungen, dass jetzt ein afroamerikanischer Präsident, das fanden dann in Europa oder in Deutschland irgendwie alle toll, weil es irgendwas aussagen würde über die amerikanische Gesellschaft. Was da aber meines Erachtens zum Ausdruck kam, war vor allem, dass Obama als der Anti-Bush gesehen wurde. Und diese beiden Ebenen sind aber sehr schwer zu differenzieren und ist auch wirklich eine Diskussion, die von Einzelfall zu Einzelfall geführt werden muss. Diese europäische Ignoranz gegenüber Amerika, dieses Unverständnis der amerikanischen Gesellschaft und der amerikanischen Geschichte ist, denke ich, ein grundlegender Faktor, ein grundlegender Faktor dieses Anti-Amerikanismus. Und was ich zunächst machen will, ist einige grundlegende Charakteristika der amerikanischen Gesellschaft aufzuzeigen, die sich nämlich in vielen Bereichen von den europäischen Gesellschaften unterscheidet. Das wird gemeinhin unter dem Schlagwort des American Exceptionalism, also so der amerikanischen Außergewöhnlichkeit, wenn man es wörtlich übersetzen will, gefasst. Und die ist in Europa und auch vor allem in Deutschland ziemlich weit verbreitet. Insofern kann man Amerika, wie das in der wissenschaftlichen Literatur häufig geschieht, mit gutem Recht als Terra Incognita, also so als unbekannte Erde oder unbekanntes Land im europäischen Bewusstsein bezeichnen. Der Fokus wird dann aber immer noch in meinem Vortrag auf Anti-Amerikanismus liegen, wo ich versuchen werde, diese ideologische Feindschaft aufzuzeigen. Die Feindschaft gegen Amerika als dem Symbol der Moderne und das beispielhaft steht für Liberalismus, aber auch für die Werte der Aufklärung. Dieser Anti-Amerikanismus taucht in ganz unterschiedlichen Facetten auf, sei es irgendwelche Politiker, die sich zu Wort melden, oder was mir vor kurzem geschehen ist, in so Alltagssituationen, wo man immer wieder damit konfrontiert ist. Ich war vor kurzem in der Kneipe und hatte die Freude oder das Leid, am Kneipentisch neben mir ein Gespräch mit anzuhören, wo jemand gefordert hat, wo er meinte, dass es Deutschland endlich gelingen müsse, sich von der, wie er es nannte, USA-Diktatur zu befreien. Wo ich mich gefragt habe, wie kommt jemand heutzutage darauf, zu sagen, Deutschland befinde sich unter der USA-Diktatur? Also was für ein ideologisches Muster ist das, was für ein Schema ist das, das heutzutage jemanden dazu bringt, zu sagen, Deutschland sei unter amerikanischer Diktatur? Ich habe mir da eigentlich nur die amerikanischen Besatzungstruppen zurückgewünscht. Ein zweites Beispiel auf dem Weg hier zu meiner Arbeit in Leipzig war ein großes Werbeplakat von Bionade, was man ja mögen kann oder nicht. Und da stand ganz groß Holunder statt Blackberry. Das war die Werbung. Große Bionade-Flasche und dann steht da drauf Holunder statt Blackberry. Kann man witzig finden oder nicht. Man kann sich aber auch fragen, was ist die Werbestrategie, die dahinter steckt, oder was für ein ideologisches Moment kommt da zum Ausdruck. Und so ein Spruch wie Holunder statt Blackberry dürften nicht nur die Puristen der Gesellschaft für deutsche Sprache, die Anglizismen ganz böse finden, dass die deutsche Sprache verunreinigt wird, dadurch, dass man Anglizismen verwendet, dürften nicht nur diese Puristen toll finden, sondern auch die Nazis, die sich ja immer wieder über die Zerstörung der deutschen Kultur durch Anglizismen fürchten. Was immer wieder verkannt wird in der Feindschaft gegen Amerika oder auch in der Auseinandersetzung mit jetzt amerikanischer Außenpolitik ist, dass so eine These, die Amerikanisierung oder auch Verwestlichung der westdeutschen Gesellschaft eine immense Zivilisierung darstellte und dazu geführt hat, dass Deutschland heute eine funktionierende Demokratie ist. Also diese ich glaube wirklich, dass die Verwestlichung und das Aufbrechen, wenn man das pauschal formulieren will, bestimmter deutscher Traditionen, Obrigkeitsdenken und so weiter, diese vor allem zunächst kulturelle Verwestlichung, dann aber auch eine politische Veränderung, ein immenser Zivilisationsschritt war. Dieses Lamentieren über Amerika, das sich beschweren, das Ressentiment gegen Amerika, ist aber nichts Neues. Das taucht immer wieder in neuen Formen auf, das unterliegt einer politischen Konjunktur, das ist unbestritten. Aber es gibt, glaube ich, eine Ebene, die tiefer geht, die auch nur historisch zu bestimmen ist, auf die ich kurz eingehen will. Und es gibt, wenn euch das interessiert, also es gibt verschiedene Schriften zum Antiamerikanismus. Andrei Markowitz ist ein Autor, das ist so ein amerikanischer Professor, der sich stark damit auseinandergesetzt hat. Es sind vor allem aber auch Schriften von Dan Diener und eine Philosophin, die sich schon früher damit auseinandergesetzt hat, war Hannah Arendt, die versucht hat, so Unterschiede zwischen Amerika, Frankreich und Deutschland herauszuarbeiten. Und von Hannah Arendt stammt ein Zitat, das ich jetzt bringe. Das Unverständnis der Deutschen, aber nicht nur der Deutschen, für angelsächsische Traditionen und amerikanische Wirklichkeit ist eine alte Geschichte. Zitat Ende. Und wenn man sich dann versucht, diese alte Geschichte zu vergegenwärtigen, dann muss man eigentlich zurückgehen zur Entdeckung der neuen Welt im Jahre 1492 durch Christopher Columbus. Und mir geht es nicht darum, jetzt zu diskutieren, welche Vertreibungen und Massaker das für die dortige Bevölkerung bedeutet hat, sondern mir eher anzuschauen, wie waren die Reaktionen in Europa darauf. Und es war nämlich klar von Anfang an, dass die Entdeckung der neuen Welt von Seiten der klassisches Vokabular der Herrschenden, also der europäischen Aristokraten und vor allem der Kleriker, sehr große Angst hervorgerufen hat, weil die etablierte Machtposition unterminiert werden konnte. Amerika war von Anfang an ein Gegenbild zu den europäischen Gesellschaften und zwar von Seiten der Herrschenden aus ein Gegenbild, das sehr angstbesetzt war, weil dort eine neue Gesellschaft entsteht, die mit europäischen Traditionen bricht. Also die beispielsweise Aristokratie nicht kennt, die feudale Vergangenheit nicht hat und eine neue Gesellschaft, die von Flüchtlingen aufgebaut wird. Zugleich war Amerika lange Zeit und gerade für Linke eine Projektionsfläche für Wünsche und Hoffnungen. Also es gab lange Zeit ein sehr positives Amerika-Bild innerhalb der Linken. Da werde ich nachher noch einige historische Beispiele angeben. Und da muss man nicht nur Revolutionäre nach der 1848er Revolution nennen. Da kann man auch Marx anführen. Da kann man aber auch Migranten oder politische Exilanten im 20. Jahrhundert anführen. Und es waren relativ viele Linke, die gerade aus dem Umfeld der kritischen Theorie kamen, wie Adorno, Marcuse oder Neumann, die später auch für die amerikanische Regierung gearbeitet haben, für die Amerika immer ein Fluchtpunkt war. Flucht aus Europa, Flucht vor politisch repressiven Bedingungen in den europäischen Gesellschaften. Was auch häufig vergessen wird, ist, dass die amerikanische Revolution von 1776 die erste antikoloniale Revolution der Weltgeschichte war. Also es gibt auch, was auch meistens nicht präsent ist im Bewusstsein, eine lange Tradition des Antikolonialismus in der amerikanischen Gesellschaft und eine Unterstützung antikolonialer Revolutionen. Dass im 20. Jahrhundert oder in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das anders ablief, hat ganz viel mit der Konstellation des Kalten Krieges zu tun, wo Amerika dann Kriege geführt hat, die eigentlich Kriege der alten europäischen Kolonialmächte waren. Also Vietnamkrieg als klassisches Beispiel. Vietnamkrieg hat eine Vorgeschichte, die des Indochina-Kriegs, der von Frankreich angefangen wurde. Frankreich beginnt in Indochina, es war damals, Vietnam war Teil der französischen Kolonie Indochina, beginnt 1945 ein Krieg, der bis 1954 dauert, den Amerika dann in Anführungszeichen übernimmt. Also ein bisschen vereinfachende Sicht, aber es war ursprünglich ein europäischer Kolonialkrieg, den Frankreich da übernimmt. Und bereits im Zweiten Weltkrieg gab es innerhalb der Anti-Hitler-Koalition, wenn ich zu sehr ins Schwafeln komme und abschweife vom Thema, könnt ihr auch gern mich da wieder zurückführen. Es gab innerhalb der Anti-Hitler-Koalition große Auseinandersetzungen über den Umgang mit den europäischen Kolonien. Und Amerika hatte eine antikoloniale Position, die in der Atlantic-Charta 41 festgeschrieben wurde, gegen die britische Position. Also es gibt eine Tradition des Antikolonialismus in der amerikanischen Geschichte, was damit zu tun hat, dass die amerikanische Revolution die erste antikoloniale Revolution der Weltgeschichte war. Und zugleich hat die erfolgreiche Revolution die Sicht vor allem der europäischen Eliten auf Amerika als degeneriertes Land verstärkt. Ein Beispiel davon ist der holländische Schriftsteller Cornelius de Pauw, der im 18. Jahrhundert, Ende des 18. Jahrhunderts, die Existenz der USA als, Zitat, das größte Unglück bezeichnet, das der Menschheit passieren konnte. Und das findet man, wenn man sich so Literatur anschaut, Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, ganz häufig. Und dann tauchen vor allem zwei Stereotype immer auf. Die USA seien artifiziell, also künstlich, ein künstliches Land, eine künstliche Nation, die gerade gewachsen ist im Gegensatz zu den europäischen Ländern mit jahrhundertlanger Tradition. Und das findet man zum Teil noch heute, die geschichtslosen Amis oder die kulturlosen Amis. Die haben ja keine Mittelaltergebäude und so. Das ist was, also es zeigt sich in ganz unterschiedlichen Weisen. Und das zweite Stereotyp ist, dass Amerika degeneriert sei, was mit der Einwanderung zu tun habe. Also diese Mischung von Juden und Negern, und es ist so ein komisches Bevölkerungsgemisch. Und das findet sich, also auch wenn man sich die Haltung der Nazis, oder es gibt so ein ganz gutes Buch von Saul Friedländer über Hitlers Amerika-Bild, wo sich Hitler immer nicht entscheiden konnte, ob er Amerika für vernegert oder verjudet oder beides oder was eigentlich schlimmer sei, hält. Das kehrt so auch immer wieder. Als Gegenbild dazu, also Amerika als degeneriert und artifiziell, was die Sicht der Elite war, erschien Amerika vor allem für die unterdrückten Klassen in Europa ein Funken der Hoffnung, weil es ein relativ fortschrittliches Land war, und vor allem ein Land ohne Aristokratie und Feudalismus, wo man sich nicht erstmal von dem Gutsherrn befreien muss, um irgendwie ein Stück Land zu bebauen, sondern es hat dann auch was mit der Westexpansion und so weiter zu tun. Es gab eine ganz andere gesellschaftliche Struktur. Es war außerdem das Land neben Frankreich, das ein anderes, also für politische Flüchtlinge, war Amerika das Hauptland für politische Exilanten, die eben der Repression in Europa entgehen wollten oder entgehen mussten. Und je repressiver und reaktionärer ein Land in Europa war, desto zahlreicher verließen die Bewohner das Land, um in Amerika einen neuen Anfang zu machen. Und vor allem das 19. Jahrhundert ist das klassische Jahrhundert der Auswanderung in Europa. Also es sind unglaublich viele Deutsche, aber auch Italiener, es sind sehr viele Russen und russische Juden in die neue Welt ausgewandert. Es ist außerdem kein Zufall, dass ziemlich viele 1848er Revolutionäre, nachdem die Revolution gescheitert war, nach Amerika gegangen sind. Und da gibt es verschiedene Beispiele verschiedene Biografien auch, die man anführen könnte. Das ging dann so weit, dass deutsche Revolutionäre, die in Amerika waren, verfügt haben in ihrem Testament, dass ihr Sarg in die Stars and Stripes gehüllt werden soll. Also in die amerikanische Fahne, oder Treffen deutscher Revolutionäre fanden unter amerikanischer Fahne statt, weil die amerikanische Fahne ein Symbol der Befreiung war, ein Symbol der antifeudalen und antiaristokratischen Gesellschaft. Interessant ist des Weiteren, dass viele deutsche Revolutionäre dann weiterhin in Amerika politisch aktiv waren, und zwar dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im amerikanischen Bürgerkrieg, also 1861 bis 65, und auf Seiten der Nordstaatenarmee gekämpft haben, beziehungsweise gegen die Sklaverei sich engagiert haben in Amerika. Und das klassische Beispiel, das vielleicht einigen von euch bekannt ist, ist Karl Schurz. Das war der militärische Anführer des Aufstandes in Baden. Musste dann fliehen aus Europa und ist später zum General der Armee der Nordstaaten geworden. Es waren relativ viele deutsche oder deutschstämmige Generäle in der Armee der Nordstaaten auch. Es gibt aber außerdem noch einen Brief von Marx, den ich zumindest in Auszügen mal zitieren will, den er 1864 an den amerikanischen Präsidenten Lincoln geschrieben hat und der in der Zeitschrift Der Sozialdemokrat erschienen ist. Und da wird deutlich, und Marx, also ist immer, man kann immer Marx und Adorno, werde ich auch noch zitieren, ist immer so ein Autoritätsargument, macht sich irgendwie gut, wenn man sowas im Vortrag bringt. Ist aber, glaube ich, ganz interessant, weil man da sieht, was für eine Sicht Marx als durchaus repräsentativ für eine linke Position oder eine emanzipatorische Position für ein Amerika-Bild hatte. Und das war ein Brief, den Marx geschrieben hat, anlässlich der Wiederwahl von Clinton, wo man sich auch fragt, warum schreibt Marx an den amerikanischen Präsidenten einen Brief? Aber er schreibt, an Abraham Lincoln, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Wir wünschen dem amerikanischen Volk Glück zu ihrer mit großer Majorität erfolgten Wiederwahl. Wenn Widerstand gegen die Macht der Sklavenhalter die maßvolle Losung ihrer ersten Wahl war, so ist Tod der Sklaverei der triumphierende Schlachtruf ihrer Wiederwahl. Vom Anfang des amerikanischen Titanenkampfs an fühlten die Arbeiter Europas instinktmäßig, dass an dem Sternenbanner das Geschick ihrer Klasse hing. Die Arbeiter Europas sind von der Überzeugung durchdrungen, dass, wie der amerikanische Unabhängigkeitskrieg eine neue Epoche der Machtentfaltung für die Mittelklasse einweihte, so der amerikanische Krieg gegen die Sklaverei eine neue Epoche der Machtentfaltung für die Arbeiterklasse einweihen wird. Zitat Ende und so weiter. Man kann den Pathos weglassen und auch sagen, es ist irgendwie übertrieben zu sagen, das Proletariat Europas sieht sein Schicksal an das Sternenbanner gekoppelt. Es ist aber durchaus aussagekräftig, was für ein Amerika-Bild da vorhanden war. Und es ist eben kein isoliertes Amerika-Bild, das im 19. Jahrhundert vorhanden war, innerhalb der Linken, sondern es war klar, Amerika steht für die fortschrittliche Gesellschaft. Auf der anderen, jetzt möchte ich aber doch nochmal so die andere Seite kurz beleuchten oder auch durch Zitate deutlich machen, weil nämlich dieser Hass auf Amerika, deren Hass auf Liberalismus, auf die Moderne, auf Kosmopolitismus und auch auf Großstadt, also wenn ihr euch anschaut, was es von völkischen Autoren für Aussagen über New York gibt, oder das zieht sich durch, ihr könnt euch auch anschauen, was Al-Qaida zu New York zu sagen hat, aber es ist so ein Hass auf die Moderne und ein Hass auf Großstadt, und New York ist das Sinnbild für eine moderne kosmopolitische Stadt, also für einen Schmelztiegel, für einen funktionierenden Schmelztiegel, dann zeigen sich da auch historische Traditionslinien, die durchaus von Interesse sind. Man findet die Feindschaft auch auf der Linken. Und zugleich, da werde ich dann auch nochmal drauf eingehen, gibt es da dann eine ganz starke Überschneidung oder Vermischung des antiamerikanischen Ressentiments mit dem Antisemitismus. Weil klar war, sowas wie New York ist die jüdische Metropole oder Hollywood, dieses Ressentiment gegen Hollywood, das von Juden dominierte amerikanische Kulturbusiness. Und da möchte ich zwei Beispiele bringen, einmal von Otto Ladendorff, ein völkischer Autor, der Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben hat, der sagte, Zitat, heute kann man schon in gewissem Sinne den Juden als Vertreter des Amerikanismus bezeichnen. Verjudung heißt eigentlich Amerikanisierung. Zitat Ende. Dieses Bild von Juden Amerika oder das verjudete Amerika erreicht den Höhepunkt im Nationalsozialismus. Und auch hierzu ein Beispiel von dem Nazi-Autor Adolf Hahlfeld. Der schrieb 1941, der Jude glaubt und ohne Zweifel auch aus innerem Bekenntnis an die Vereinigten Staaten als die irdische Heimat seines Weltbürgertums. Ihm sind die Human Rights das Evangelium des nordamerikanischen Menschen. Zitat Ende. So redet oder so hat Horst Mahler, der ehemalige RAF-Anwalt, Linksradikale, heute Nazi-Vordenker, auch geredet nach 9/11, wo er in dem Anschlag in New York das Ende oder den Aufstand der Völker gegen die, wie er es nannte, judeo-amerikanische Weltherrschaft gesehen hat. Und da Horst Mahler hat dann weiter schwadroniert, dass die USA leider die ersten beiden Weltkriege ja gewonnen hätten, aber nun den dritten würden sie verlieren und der Anfang des dritten Weltkrieges sei der Anschlag in New York, weil nun dem Zio-Imperialismus der Kampf angesagt sei. Das ist insofern interessant, wenn man sich mit der Biografie Mahler auseinandersetzt, weil der, ich meine, heutzutage ist ja hauptsächlich als dieser durchgeknallte NPD-Vordenker bekannt, der Friedmann in einem Interview mit Heil Hitler begrüßt hat und deswegen das Strafverfahren im Hals hat. Aber Horst Mahler war Gründungsfigur der RAF, war der wichtigste linke Anwalt in Westdeutschland, zusammen mit Otto Schily übrigens, ist eine andere interessante Biografie. Die Frage ist, wenn man sich so Biografien wie Mahler anschaut, da könnte man auch Elsässer in einer abgeschwächten Form anführen oder andere ehemals linke, linksradikale Leute, die heute sich im neurechten Spektrum bewegen. Das Interessante an solchen Biografien, denke ich, ist die Frage, ob Bruch oder Kontinuität überwiegt. Also ist Mahler heute ein völlig anderer, als er in den 70er Jahren war, oder gibt es nicht eine Konstanz in seinen Positionen? Und ich würde sagen, es gibt eine ziemlich große Konstanz, und das ist die des Antiimperialismus, das ist die des Hasses auf Israel. Und das ist schon immer vor allem eine antisemitisch aufgeladene Feindschaft gegen Israel und ein positiver Bezug auf Deutschland. Wenn man sich dann historisch anschaut, wie die Rolle Amerikas war, dann sind die damit verbundenen Hoffnungen auf eine Veränderung der Verhältnisse in Europa leider nicht eingetreten. Und die Hoffnung ging sehr weit. Ein Beispiel, was mir jetzt gerade noch einfällt, was ich vorher vergessen hatte. Es ging so weit, dass deutsche Revolutionäre Mitte des 19. Jahrhunderts den Einsatz oder Einmarsch amerikanischer Truppen in Europa gefordert haben, um den Feudalismus auf den Müllhaufen der Geschichte zu befördern. Es gibt da ein ganz interessantes Buch von zwei deutschen Auswanderern, Pösche und Göpp, das heißt The United States of the World. Und da fordern sie eine Verbreitung der amerikanischen Ideale, um endlich weltweit Fortschritt zu bringen. Diese Hoffnung, dass die USA in positivem Sinne auf Europa und vor allem auch auf Deutschland einwirken könnten, wurde dann im Großen und Ganzen enttäuscht nach dem Ausbruch des Kalten Krieges. Und zwar, obwohl es von der amerikanischen Regierung sehr weitreichende Demokratisierungsprogramme gab. Und da muss man nicht über den Morgenthau-Plan reden, der von linken Bundestagsabgeordneten immer wieder mal gerne herangeführt wird. Das war jetzt, ich habe den Namen vergessen, Michael Schlecht, kann das sein, sitzt er im Bundestag? Der ist Chefökonom der Linksfraktion. Der Chefökonom der Linksfraktion hat sich jetzt über die, ein aktuelles Beispiel, hat sich jetzt über die Sparprogramme Griechenlands und Irlands und Portugals ausgelassen und zugegebenermaßen, ich finde die auch sehr problematisch und so. Was ihm aber in den Kopf kommt, wenn er über die Sparpolitik jetzt in Griechenland redet, ist der Morgenthau-Plan. Also wo er sagt, was Griechenland jetzt bräuchte, wäre ein Marshall-Plan, was sie aber kriegen, ist ein Morgenthau-Plan. Und ich weiß nicht, inwieweit Morgenthau-Plan was sagt. Das ist, der Morgenthau-Plan ist ein klassisches Beispiel für so eine einfach eine historische Lüge und ein immer wiederkehrender antisemitischer Topos. Morgenthau war Staatssekretär im Finanzministerium, natürlich noch Jude, wie der Name auch sagt. Und es gab eine große Diskussion während des Zweiten Weltkrieges, was macht man mit Deutschland? Das ist ein Land, das hat im Ersten Weltkrieg eine ziemlich, oder am Ausbruch des Ersten Weltkriegs eine ziemlich große Schuld, wie auch immer man das nennen will, hat eine wichtige Rolle beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges gespielt, hat den Zweiten Weltkrieg begonnen. Das heißt, irgend so ein blödes Land in Europa, was innerhalb von 30 Jahren zwei Weltkriege anfacht. Wie geht man damit um? Was macht man? Und ein Plan, der aber nie ernsthaft, dessen Umsetzung nie ernsthaft diskutiert wurde, war der einer Deindustrialisierung. Und dieser Plan wird mit Morgenthau in Verbindung gebracht. Und diesem Chefökonom der Linksparteifraktion fällt nichts Besseres ein, als jetzt in aktuellen Diskussionen auch so den Morgenthau-Plan Bezug zu nehmen. Wo man sich dann, und das sind so Momente, wo ich mich frage, warum passiert das? Warum? Man kann die Sparpolitik, die Griechenland aufgezwungen wird, kritisieren, aus gutem Grund. Warum muss man in so einem Kontext auf den Morgenthau-Plan zurückgreifen? Und da greift meines Erachtens ein antiamerikanisches Ressentiment. Diese Hoffnung, um wieder zum Text zurückzukommen, auf eine positive Veränderung wurde enttäuscht. Also diese weitreichenden Demokratisierungsprogramme, die es gab, wurden leider nicht durchgesetzt oder nicht in dem Maße, wie es geplant war. Also die Entnazifizierung sollte sehr viel weitergehender sein. Auch beispielsweise eine Demokratisierung der Wirtschaftsstruktur sollte durchgeführt werden. Und dass das so nicht durchgeführt werden konnte, hat natürlich was mit dem Ausbruch des Kalten Krieges zu tun, wo dann die ganze Neuordnung Europas, die nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich hätte anstehen müssen, überlagert wurde durch einen neu entstehenden, die gesamte Weltpolitik dominierenden Konflikt zwischen USA auf der einen und der Sowjetunion auf der anderen Seite. Das Interessante an diesen Plänen, die entworfen wurden, war, dass die nicht zuletzt von linken deutschen Emigranten mit entworfen wurden. Also Franz Neumann, den ich bereits genannt habe, der das Buch Behemoth, eines der wichtigsten Bücher zur Faschismusanalyse verfasst hat, oder auch Herbert Marcuse, der wahrscheinlich vielen bekannt ist, der hat für die Vorläuferorganisation des CIA, hieß damals noch Office of Strategic Services, gearbeitet und eine sozialpsychologische Studie über die Deutschen verfasst, weil man verstehen wollte, was mit den Deutschen los ist. Also jetzt platt formuliert, was läuft sozialpsychologisch in der Gesellschaft ab, die den Holocaust vollzieht. Diese weitreichende Demokratisierung hat nicht stattgefunden. Es gab auch nur eine halbherzige Entnazifizierung und viele Nazis wurden ja auch wichtige Verbündete im Kampf gegen die Sowjetunion. Da sie bereits im Kampf gegen die Sowjetunion viele Kenntnisse gesammelt hatten. Und das wurde auch wohlwollend genutzt. Das sind diese amerikanischen Raketenprogramme, die auch von alten Nazis mit aufgebaut wurden. Das Gleiche hat die Sowjetunion auch gemacht. Die Sowjetunion hat auch Nazi-Wissenschaftler in den eigenen Dienst genommen. Das war die Logik des Kalten Krieges. Und das ist auch so eine Diskussion über Außenpolitik versus Innenpolitik. Außenpolitik ist immer ziemlich schmutzig und blutig und da geht es relativ wenig um Menschenrechte oder um eine Verbesserung der Verhältnisse. Es gab dann im Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg den Bruch zwischen Ost- und Westdeutschland, auch wenn das antiamerikanische Ressentiment in beiden Teilen Deutschlands, wenn auch verändert oder in einer anderen Art und Weise, fortlebte. In der DDR war dann die Hetze gegen die USA zur offiziellen Staatspolitik geworden, also Yankee-Imperialismus, und da sind diese beiden Bücher, die ich rumgegeben habe, auch ein guter Eindruck. Auf der anderen Seite war in Westdeutschland ein Pro-Amerikanismus, vor allem im politischen Establishment. Also man konnte sich im Kontext des Kalten Krieges als Politiker nicht wirklich gegen die Westbindung stellen. Es gab dann am Anfang noch Diskussionen zwischen damals Sozialdemokratie und CDU. Es war aber klar, dass es einen pro-amerikanischen, pro-westlichen Kurs der Außenpolitik gibt. Bei aller notwendigen Kritik an der USA in dieser Zeit formulierte Hannah Arendt bereits in den 50er Jahren die Gefahr, die von dem europäischen Anti-Amerikanismus ausgehen könnte. Und zwar sah sie im Anti-Amerikanismus tendenziell die Fähigkeit angelegt, zu einem kohärenten, also in sich schlüssigen System zu werden, das die Welt umfassend zu erklären beansprucht. Und zwar ein System, innerhalb dessen die Richtigkeit der Annahmen nicht mehr an den Tatsachen überprüft wird, sondern umgekehrt Tatsachen und Ereignisse nur dann akzeptiert werden, wenn sie das eigene Ressentiment bestätigen. Und das ist typisch für Ressentiments, Ideologien und Verschwörungstheorien. Also dieses Ressentiment gegen die USA, der Verweis auf irgendwelche Militäreinsätze, da ist immer was dran, ganz häufig. Oder auch wenn man hier von irgendwie New York ist eine jüdische Stadt, es gibt einen relativ hohen Anteil von Juden in New York. Die Frage ist, wie man darüber diskutiert, ohne dass es ins Ressentiment umschlägt. Und Ideologien zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich erstens gegen Erfahrungen abschotten, also dass sie Realität auch gar nicht mehr an sich ranlassen und Tatsachen oder reale Ereignisse nur aufnehmen, wenn sie das eigene Ressentiment schon bestätigen. Und Hannah Arendt hat bereits in den 50ern die Gefahr, genau diese Gefahr im Anti-Amerikanismus gesehen. Das heißt, der Anti-Amerikanismus wurde zu einer Art der Welterklärung, der Amerika zu einem subjektiv Verantwortlichen für weltpolitische Prozesse macht. Wozu Ideologie auch immer dient, ist, dass unverstandene Veränderungen in der Welt rationalisiert werden können, also scheinbar nach einem verständlichen Schema ablaufen, und es kann klar ein Schuldiger benannt werden. Und das ist auch bei, das zeigt sich im Antisemitismus, das zeigt sich auch im Antiamerikanismus, wo man sich nicht die Mühe macht, eine sehr komplexe Situation des Kalten Krieges jetzt außenpolitisch zu analysieren oder geschweige denn sich einer materialistischen Gesellschaftskritik zuwendet und versucht, durchaus mit den Kategorien von Marx zu verstehen, wie Kapitalismus funktioniert, also wie Ausbeutung funktioniert. Das ist ein ziemlich abstraktes, jetzt wirklich runtergebrochen, sehr abstrakte Abläufe sind, für die auch Kapitalisten subjektiv nur bedingt zur Verantwortung zu ziehen sind. Also das ist genau das, was Marx Charaktermaske genannt hat. Es gibt objektive systemische Zwänge, denen auch Kapitalisten zu folgen haben. Was natürlich einfacher ist, ist, Leute subjektiv verantwortlich zu machen. der böse Kapitalist oder dann auf weltpolitischer Ebene ist es das böse Amerika. Und bei der böse Kapitalist kommt dann ganz häufig, ist es der böse jüdische Kapitalist oder jüdisch-amerikanische Kapitalist. Also ich bewege mich viel im gewerkschaftlichen Spektrum, da hat man ständig mit diesem Heuschreckenscheiß zu tun. Die amerikanischen Heuschrecken, die gesunden deutschen Unternehmen aufkaufen und nur zum Profit verschachern, im Gegensatz zur deutschen Wertarbeit, als ob deutsche Kapitalisten nicht nach Profitmaßstäben agieren würden. Also da wird dann so eine leichte Welterklärung angeboten, die es überflüssig macht, sich intensiver mit Gesellschaftskritik oder mit dem Funktionieren von Gesellschaft auseinanderzusetzen. Ich springe jetzt so ein bisschen historisch auch, aber das geht leider aufgrund der Zeit auch nicht anders. Wenn man sich dann zum Beispiel die Kritik am Vietnamkrieg anschaut, was eine völlig richtige Kritik war an einem sehr brutalen Gemetzel, das in Vietnam stattgefunden hat, gab es doch auch in dieser Kritik immer wieder so die Gefahr des Umschlags in ein Ressentiment, wo man dann eine Gleichsetzung zwischen USA und Nazi-Deutschland oder zwischen dem Bombenabwurf in Vietnam und der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik gezogen hat. Und häufig in einem Atemzug dann nicht nur den Vietnamkrieg in den USA, sondern auch noch den Sechstagekrieg in Israel benannt hat und da die neuen Nazis ausfindig gemacht hat. Das sind so Momente, wo dann eine berechtigte Kritik an der Kriegspolitik umschlägt in ein ideologisches Ressentiment oder wirklich in ein plumpes Ressentiment, das sich bis heute durchhält und vor allem in der Friedensbewegung immer wieder zum Ausdruck kommt. Um ein Beispiel auch oder um ein weiteres Beispiel zu nennen, wo dann eine Diskussion auch gar nicht mehr möglich ist, ist, wenn man sich die Reaktion auch gesamtgesellschaftlich auf den Anschlag am 11. September in New York 2001 anschaut. Es gab über die ganzen letzten Jahre immer wieder Meinungsumfragen von Forsa oder anderen Instituten, wie die Deutschen oder die deutsche Bevölkerung, die Befragten, diese Ereignisse einschätzen. Und ein Fünftel bis ein Viertel der Befragten hat der offiziellen Version des Ablaufs der Ereignisse am 11. September misstraut und behauptet, dass die amerikanische Regierung selbst die Anschläge in Auftrag gegeben hätte. Das ist die Frage, wie soll man damit umgehen? Also man kann darüber diskutieren, ob die Reaktionen, die auf 9/11 gezogen wurden, ob der Afghanistan-Krieg richtig war oder nicht. Ich glaube, es war richtig, auch gegen die Taliban militärisch vorzugehen. Aber das wäre eine andere Diskussion. Da kann man sich streiten. Worüber ich mich nicht streiten kann, ist, wenn jemand behauptet, die amerikanische Regierung hätte diese Anschläge in New York selbst vollbracht, um dann einen Grund zu haben, in den Krieg zu ziehen. Das ist so der Gedanke, der dahinter steckt. Man schafft sich selbst einen Kriegsgrund. Ein Beispiel für so eine andere absurde Verschwörungstheorie, die auch in dem Flyer des Lac Shalom Sachsen hier angeführt wird, ist das mit der Mondlandung, dass die Amerikaner die Mondlandung nur gefaked hätten, eigentlich seien sie technologisch den Russen unterlegen gewesen. Und da gibt es Blogs dazu, da schreiben Leute ganze Bücher drüber, warum die Mondlandung ein Fake war und warum es nicht sein konnte, dass die Fahne so flattert, wie sie flattert, weil es doch gar kein Wind auf dem... Also es sind elaborierte Warnsysteme, die in sich aber schlüssig sind. Und das macht eine Diskussion darüber nicht möglich. Also wenn es eine geschlossene Ideologie oder ein in sich geschlossenes Warnsystem ist, vollkommen von der Realität abgeschottet und lässt auch keine anderen Erfahrungen mehr zu oder Zweifel an der eigenen Position oder eine Debatte darüber. Und das macht eine Diskussion, das hatten wir vorher in dem Lac Shalom-Treffen auch schon, ob man mit Antisemiten diskutieren kann oder nicht. Ich würde sagen, kann man nicht, weil es ein geschlossenes Warnsystem ist. Aber das macht so... macht das immer wieder sehr, sehr schwierig. Und auch ein Beispiel, das ich vorher schon angeführt habe, wäre diese andere Debatte, die ich dann im Linkspartei-Kontext in Berlin hatte mit diesem Viktor Grossmann heißt er, oder? Von der kommunistischen Plattform. Wo dann wirklich so die alten SED-Kader, es ist eine interessante Erfahrung, wenn man sowas macht. Also wo man auch merkt, wo man plötzlich voll angeschrien wird. Man wird von 50 Leuten angeschrien und sitzt nur da und denkt so. Okay. Ja, dann ging es bis zurück, bis Anfang des 19. Jahrhunderts, sollte ich mich zu jedem amerikanischen Krieg positionieren. Was ich jetzt noch versuchen werde und dann auch so langsam zum Abschluss kommend und einige Punkte auslassend, ist das Phänomen des Anti-Amerikanismus oder das nochmal ein bisschen theoretisch zu bestimmen und eine Affinität zum Antisemitismus aufzuzeigen, wo sich auch viel historisch nochmal zeigen oder wo man zeigen müsste. Ich glaube, wenn man sich mit so Ressentiments auseinandersetzt, es gibt zum einen die theoretische Ebene, die man beleuchten muss, wo man durchaus versuchen kann, so eine Theorie aufzustellen. Ich glaube aber, dass es nötig ist, um das Ganze zu untermauern, ist es immer, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, es zu schauen, wie sich das historisch entwickelt hat. Und das kann ich jetzt hier nur in Ansätzen tun. Wie hoffentlich deutlich wurde, ist, dass der Anti-Amerikanismus heutzutage keine neue Erscheinung ist, sondern, wie es der Historiker Dandiner formuliert, eine auf tiefer angesiedelte Schichten eines gegen Amerika gerichteten historischen Ressentiments verweist. Und ich glaube, dass man sich mit dieser historischen Ebene eben auch auseinandersetzen muss. Der Anti-Amerikanismus bietet eine verschrobene Erklärung der Welt. Also er rationalisiert gesellschaftlich Unverstandenes und bietet eine einfache Lösung an. Da gleicht er sich auch mit dem Antisemitismus. Es gibt einen klar benennbaren Schuldigen. Nochmals ein Zitat von Diener. So ficht das antiamerikanische Ressentiment die Vereinigten Staaten nicht in erster Linie dafür an, was sie tun, sondern dafür, was sie sind. Zitat Ende. Und dieses dafür, was sie sind, das ist genau das, was ich vorher ausgeführt habe. Also eine Gesellschaft ohne Kultur, ohne Geschichte, die nur auf Materialismus aus ist, die ganz viel Bodenschätze oder ganz viel Öl verbrennt und so weiter. Das kommt in ganz unterschiedlichen. Und nur auf Öl aus ist. Jeder Krieg, den die USA führt, ist nur wegen Öl. Ich meine, das Dümmste ist, wenn man jetzt sich die aktuellen Statements zu Libyen anschaut und jemand ernsthaft sagt, die NATO würde intervenieren wegen der Ölvorkommen in Libyen. Ich meine, das ist so, das Einfachste wäre, Gaddafi im Amt zu lassen und weiter mit dem die bestehenden Ölverträge laufen zu lassen. Aber selbst da wird dann immer wieder das Öl, das ist die Linke ist so ölfixiert. Also es gibt dann, sie wirft immer den anderen vor, dass es nur ums Öl ginge und das ist so meistens das Dümmste aller Argumente. Das natürlich, und da wird dann das Interessante an so einem Ressentiment deutlich, natürlich spielt Öl eine Rolle. Also die arabische Welt ist nur deshalb interessant, weil es Öl gibt. Das ist ganz klar. Die Subsahara interessiert leider niemanden einen Scheiß. Da läuft ein Völkermord ab im Sudan, ohne dass es einen weltweiten Aufschrei gibt. Das hat was mit den Ölvorkommen natürlich zu tun. Deswegen gibt es ein großes Interesse an der arabischen Welt. Der absurde, ressentimentgeladene Schluss ist dann aber zu sagen, es wird alles nur wegen des Öls getan. Also da wird es dann Ideologie. Amerika ist die bürgerliche Gesellschaft an sich. Da gibt es auch, wenn man sich dann Hegel anschaut oder Hegels Sicht auf Amerika, sagt er auch, das ist die bürgerliche Gesellschaft an sich. So eine hegelische Formulierung. Es ist zugleich auch der weltweite Vertreter der Modernität und des Kapitalismus. Es ist ein Land, das von Migranten aufgebaut wurde und bis heute Millionen von Migranten anzieht. Es war also von Anfang an eine Gesellschaft in europäischer Sicht, die bodenlos, also nicht verwurzelt ist. Sie erschien als eine bürgerliche Gesellschaft ohne Staat. Das ist auch so ein ständiges Lamento, was bei europäischen Denkern auftaucht. Die Amerikaner hätten kein liebevolles Verhältnis zu ihrem Staat oder seien keine richtigen Staatsbürger, sondern hätten dann nur so ein rein funktionales Verhältnis dazu. Und das stimmt in gewisser Weise. Es gibt eine sehr viel größere Distanz zum Staat. Es gibt ganz absurde separatistische Milizen in irgendwelchen Höhlen in Montana, die Abspaltung von dem Bundesstaat wollen. Und das hat in einem Interview mit Andy Markowitz, das für die Jungle World geführt habe, anlässlich der Senatswahlen jetzt, hat er das ganz gut formuliert, um so einen Unterschied deutlich zu machen, wo er meinte, es gibt einen Unterschied zwischen Faschisten in Amerika und in Europa. In Europa waren die Faschisten immer eine etatistische, also staatsfixierte Bewegung. Die wollten immer die Macht im Staat übernehmen. Dafür steht der italienische Faschismus. Ich würde in Deutschland nicht von Faschismus, sondern von Nationalsozialismus reden. Das wäre eine andere Diskussion. Und er sagt, in Amerika sind die Faschisten staatsfeindlich und sie tummeln sich in irgendwelchen Höhlen in Idaho oder Montana. Deswegen gibt es keine Gefahr einer faschistischen Staatsübernahme in Amerika. Bisschen blatt formuliert, trifft aber was. Ein Beispiel für diese, die Amerikaner haben kein Verhältnis zu ihrem Staat, ist von Nikolaus Lenau. Das ist einer der Amerikareisenden. Es gibt so im 19. Jahrhundert ganz viel so Reiseliteratur. Da sind Leute in andere Länder gereist und haben halt aufgeschrieben, was sie so was sie so für Eindrücke hatten. Und Nikolaus Lehnau, das ist auch ganz interessant, der wollte eigentlich dahin, um eine Geldanlage zu finden und ein Vermögen zu machen. Das ist dann aber nicht so gelaufen, wie er es wollte. Und dann hat er solche Sachen geschrieben wie, Zitat, was wir Deutschen, Vaterland benennen, ist hier in Amerika bloß eine Vermögensassekuranz. Der Amerikaner kennt nichts. Er sucht nichts als Geld. Er hat keine Idee. Folglich ist der Staat kein geistiges und sittliches Institut, Vaterland, sondern nur eine materielle Konvention. Zitat Ende. Und das wird natürlich nochmal ganz witzig, wenn man dann weiß, dass der Zweck von Lehnaus Amerika-Aufenthalt war, eine lukrative Geldanlage zu finden. Aber in so einem, das sind so Zitate, die so Zitate in Vorträgen sind immer scheinisoliert. Also man muss sich auf einzelne Zitate, die besonders aussagekräftig erscheinen, beschränken. Aber wenn man sich diese Literatur anschaut, dann findet man das zuhauf. Die nur nach Geld strebenden Amerikaner, die alles, was den Deutschen als substanziell gilt, nämlich Heimat, Boden, Geschichte, Verwurzelung, Erbe, Tradition, ist da irrelevant, weil eben nicht zählt, wo man geboren ist oder welcher Tradition man entstammt, sondern was man individuell leistet. Das sind auch so interessante Erfahrungen. Also ich habe in den USA mal studiert und es gibt ja auch immer so ein der amerikanische Patriotismus ist so böse und es sind überall Amerika-Fahnen und so. Der patriotischste Amerikaner, den ich kennengelernt habe, war der Sohn von vietnamesischen Einwanderern, dem es gelungen ist, aufgrund äußerst harter Arbeit seiner Eltern auf ein College zu gehen und Medizin zu studieren und sehr erfolgreich zu sein. Der war sowas von beschissen patriotisch, aber in dem Sinne, dass diese Gesellschaft ihm die Möglichkeit eines individuellen Aufstiegs gegeben hat. Also wo dieser Patriotismus sich nicht speist aus irgendeiner jahrhundertlangen Tradition. Also es wird da nicht Karl der Große oder das deutsche Eck in Koblenz angeführt, sondern es ist so dieser individuelle Aufstieg, der geschafft wird. Also gesellschaftliche Verhältnisse, die es einem ermöglichen, durchaus auch aus festgefahrenen Strukturen auszubrechen. Das ist diese ganze American Way of Life oder die Aufstiegsideologie, die zum Großteil eine Ideologie ist. Nur den wenigsten gelingt es, einen Aufstieg zu machen in einem zugegebenermaßen ziemlich brutalen kapitalistischen System, wo man leicht unter die Räder kommt. Aber dieser Gedanke, den Aufstieg schaffen zu können, das ist immer noch mit Amerika assoziiert. Die Leute kommen nicht nach, also es ist nicht Deutschland, wo man dann den individuellen Aufstieg macht, sondern es ist halt Amerika, das für das Land der Bewegung und der Modernität steht. Abschließend möchte ich noch kurz, ich habe das hier Apologie Amerikas genannt und den ja doch immer wieder obligatorischen Theodor W. Adorno anzuführen, der einen Aufsatz geschrieben hat, Kultur and Culture, der ganz interessant ist. Also Adorno, wie so viele, wenn man sich mit Migrationsgeschichte oder vor allem auch politischem Exil während des Nationalsozialismus auseinandersetzt, ist so die klassische, entweder sind die Leute nach Prag, Paris und dann nach Amerika gegangen, aber ein Großteil vor allem aus dem Umfeld der kritischen Theorie, aber auch viele oppositionelle Kommunisten waren in Amerika im Exil und waren mit einer Gesellschaft konfrontiert, die sie so erstmal auch nicht verstanden haben, wo sie sich dann aber theoretisch Gedanken gemacht haben, wie das funktioniert und was die Unterschiede zu Europa auch sind. Und damit möchte ich schließen und kann viele Punkte noch in der Diskussion gerne ausführen. In diesem Aufsatz schreibt Adorno folgendes, Zitat, Amerika ist ein reines Land der bürgerlichen Revolution, in dem diese nicht nur mit Erfolg durchgedrungen ist, sondern die Voraussetzung der gesamten Gesellschaft bildet. Ein Land also, dessen reale Grundlage es überhaupt gewesen ist, Gesellschaft im konsequent bürgerlichen Sinne durchzuführen und einzurichten. Zitat Ende. Also das Gründungsereignis Amerikas war die Revolution, war eine erfolgreiche Revolution gegen die britische Kolonialherrschaft. Das ist die reale Grundlage dieser Gesellschaft. Also sie wurde von Migranten aufgebaut und das prägt die Gesellschaft bis heute. Es ist ein völlig anderer Umgang mit Migranten. Wenn man sich Diskussionen anschaut, das, was hier läuft, dieser ganze Kopftuchscheiß oder in Frankreich Verbot des Hijab, also der Ganzkörperverschleierung. Egal, wie man dazu steht, so eine Diskussion ist in Amerika undenkbar. Es gibt eine viel größere Toleranz auch gegenüber Religion, die völlig privatisiert ist. Was du privat machst, interessiert niemanden. Aber es gibt keine Präsenz der Religion im öffentlichen Bereich. Diese und dass jetzt jemand in einer unsympathischen Partei, aber doch ein vietnamesischer Einwanderer in Deutschland Parteivorsitzender werden konnte, ist ein ziemlich neues Phänomen. Das ist in den USA gibt es traditionell einen ganz anderen Umgang mit Migranten. Das kommt exemplarisch in einem Ausspruch eines Bekannten von mir, den ich in meiner Studienzeit da kennengelernt habe, der gesagt hat, ich sag's gleich, das deutsche Zitat, der sagte dann, ich bin viertel russisch, viertel polnisch, halb jüdisch, aber voll und ganz amerikanisch. Und das, finde ich, sagt ziemlich viel aus, so ein Satz. Also wo die Identität des Amerikaners eine integrative Identität ist. Also der sich sowohl bewusst ist seiner Familiengeschichte, russische Juden, die nach Amerika gekommen sind, da einen anderen Namen auf Ellis Island, also wirklich klassische Einwanderergeschichte. Ellis Island ist so diese Insel vor New York, wo die ganzen Einwanderer angekommen sind. Und dieses das Bewusstsein der eigenen Herkunft, das aber aufgeht in so einem Melting Pot, also in so einem Schmelztiegel der amerikanischen Identität. Das heißt, dass die eigene Verortung nicht gekoppelt ist an eine imaginierte Geschichte eines homogenen Kollektivs. Und insofern denke ich auch, dass der amerikanische Patriotismus ganz anders zu werten ist als beispielsweise ein deutscher Patriotismus. Auch wenn es da Veränderungen gibt, die zu diskutieren wären. Worauf Adorno dann auch noch abzielt, ist, dass es in Amerika eine ganz andere Auffassung von Kultur gibt. Im Deutschen oder in Deutschland gibt es so eine ganz komische Aufladung von Kultur. Kultur ist ein ganz wichtiger Begriff. Die Deutschen als Volk, als Kulturvolk, als Dichter und Denker. Ne, die deutsche Geschichte hat ja auch nicht als Dichter und Denker, weil keine Revolution geklappt hat. Also deswegen hat man nur diese Sphäre der Vergeistigung. Ja, das ist interessant, wenn man sich anschaut, welche Rolle sowas spielt. In Frankreich gibt es das nicht. Also es gibt ein ganz anderes Verhältnis von Theorie und Praxis auch. Und darauf reflektiert Adorno, wenn er sagt, Zitat, aber wir können sicherlich von den Amerikanern das lernen, dass wir die Verhältnisse, in die wir hineingeboren sind, nicht länger, wenn sie mir den Amerikanismus gestatten, for granted, also für gegeben nehmen, dass wir nicht länger die kulturellen Verhältnisse, in denen wir leben, selber so betrachten, als ob sie naturgegeben wären, sondern auch der eigenen Geschichte und den eigenen Bedingungen der Existenz gegenüber einer Art von Freiheit gewinnen, die wir bis heute nicht so recht haben. Und dann kommt Adorno auch nochmal auf diese Vergeistigung der Kultur in Deutschland zu sprechen, wo er sagt, dass diese Vergeistigung wirklich, oder Spiritualisierung, wie er das nennt, in gewissem Grade kompensiert, dass die Gestaltung der Wirklichkeit im Sinne der bürgerlichen Ideale der Französischen Revolution nie stattgefunden hat. Also es gab keine erfolgreiche Revolution in Deutschland. 1848 ist gescheitert. Die Französische Revolution hatte nur bedingt Auswirkungen. Na gut, hier in Leipzig dieses Schandmal, Völkerschlachtdenkmal, das ist ein Produkt daraus, wo aber sich ein deutsches Nationalbewusstsein konstituiert gegen eine französische Aufklärung. Also es war die Konstitution der deutschen Nation gegen die Ideale der Französischen Revolution. Und diese Vergeistigung der Kultur geht häufig einher mit der Zerstörung ihres kritischen Gehalts. Es wird nämlich nicht mehr der Anspruch erhoben, gesellschaftlich zu intervenieren oder einzugreifen oder gesellschaftliche Verhältnisse zu verändern. Und das macht Adorno deutlich an einem Ausspruch von Hölderlin, der ja so als der klassische deutsche Dichter gilt. Da zitiert Adorno einen Satz von Hölderlin und zwar, ich verstand die Sprache des Äthers, die Sprache der Menschen verstand ich nie. Zitat Ende. Und da sagt Adorno, so ein Satz würde kein College-Student in den USA verstehen. Das ist völliger Bullshit. Was soll das, die Sprache des Äthers? In so einem deutschen Kulturkontext sagen, oh, das ist voll abgefahren. Der spricht die Sprache des Äthers, aber spricht nicht die Sprache der Menschen. Und das ist so diese pragmatische, wirklichkeitsorientierte Haltung, die man in der angelsächsischen Kultur findet, die wird dann eben in der deutschen Diskussion häufig als kulturlos diffamiert, weil man nicht versteht, was dieser Schwachsinn die Sprache des Äthers soll, und sie keine Kultur. Noch ein paar Thesen zum Abschluss, die vielleicht die Diskussion anregen können. Die erste, also Thesen zum Anti-Amerikanismus. Erstens, der Standardvorwurf ist, dass durch den Verweis auf Anti-Amerikanismus jegliche Kritik an den USA tabuisiert werden soll. Das ist, wie ich vorher schon gesagt habe, absurd und wird auch nicht dadurch richtiger, dass man ständig wiederholt. Die Kritik an den USA ist vielmehr äußerst weit verbreitet, genauso wie das in Bezug auf Israel oder die Kritik an Israel vorhanden ist. Zweitens, Anti-Amerikanismus ist das Gegenteil von Gesellschaftskritik. Insofern geht es mir auch nicht um eine Kritik an einem verkürzten Anti-Amerikanismus. Das kennt ihr auch aus anderen Begriffsdiskussionen. Gibt es sowas wie verkürzte Kapitalismuskritik oder nicht? Würde ich auch sagen, nee, gibt's nicht. Die Kritik ist dann von Anfang an schon falsch. Der Anti-Amerikanismus ist nicht verkürzt oder sonst was, sondern ist ein Ressentiment, das dem Bedürfnis entspringt, komplexe globale Verhältnisse zu vereinfachen. Und da wird Gesellschaft, Moderne und auch das Kapitalverhältnis nicht als ein abstraktes begriffen und kritisiert, sondern es werden eben konkrete Akteure angegriffen. Also alle Übel der Welt werden auf das Agieren eines Nationalstaats zurückgeführt. Und dieses Denken ist, wohnt die Verschwörungstheorie inne, und es ist auch nur ein kurzer Weg zur Suche nach den wahren Hintermännern. Und wenn es da ist, dass man schaut, wer zieht eigentlich die Fäden, so eine klassische, hatte ich die Freude, auf einer Gewerkschaftsveranstaltung mit Günter Wallraff zu sein, diesem ganz unten und so. Und der trifft immer einige richtige Sachen, wenn er irgendwie beschissene Arbeitsverhältnisse benennt und wenn es um Betriebsratsfeindlichkeit, war noch eine Betriebsrätin von Lidl da, die über die wirklich beschissenen Arbeitsverhältnisse, wo ich mir immer denke, ja, das sind richtige Punkte, die angesprochen werden. Und Wallraff kommt immer dahin zu sagen, aber wir müssen schauen, wer kontrolliert unsere Politiker? Wer zieht die Fäden? Wer sind die Strippenzieher? Und das ist immer, wo ich mir denke, scheiße, ihr driftet ins Ressentiment ab, wenn ihr dann anfangt zu sagen, hier Ackermann, den muss man nicht mögen, aber der zieht nicht die Fäden der deutschen Politik. So funktioniert Gesellschaft nicht. Und das ist ganz häufig, gerade wenn es um sozialpolitische Diskussionen geht, wo ich eine klassisch linke Position habe, wo es immer wieder so ein Abdriften gibt mit, wir brauchen die wahren Hintermänner. Und dann ist nicht nur Verschwörungstheorie da, sondern dann ist ganz oft auch der Antisemitismus da, weil dann kommt der jüdische Kapitalist und die amerikanische Heuschrecke. Drittens, der Anti-Amerikanismus wird als permanenter Tabubruch inszeniert. Man tut immer so, als ob man jetzt was total Verpöntes macht, wenn man die USA kritisiert. Das ist genauso, wenn man Israel vom. Man darf es ja nur hinter vorgehaltener Hand sagen. Deswegen macht es die Mehrheit der Gesellschaft und deswegen hat diese Literatur eine Millionenauflage. Also Michael Moore oder so. Ich habe das von meinen Eltern irgendwann mal zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und lies das mal so. Ja, es liest die gesamte Gesellschaft. Also, und das ist auch interessant, dieses, wir machen einen Tabubruch. Wir sagen was man eigentlich nicht sagen darf. Und ich würde Anti-Amerikanismus eben gerade nicht als eine Kritik, sondern als eine konformistische Rebellion bezeichnen, die unglaublich starke Spektrum vereint, nämlich von dem kleinen Mann auf der Straße bis hin zu führenden Politikern, der den Nazi und den Linken und den Anti-McDonalds-Attack-Aktivisten mit der deutschen akademischen Intelligenz miteinander verbindet. Ja, vielleicht höre ich hier einfach mal auf. Ich glaube, es gibt genug. Ich musste einiges überspringen, aber ich komme dann immer so ein bisschen ins Labern und ich glaube, es reicht jetzt erstmal. Vielen Dank.